glaubt, so steht auf und lasst euch nicht beugen, sonst hat man euch die Freiheit geraubt. Der Sieg des Gewissens war es auch für mich, war es auch für mich. Der Sieg des Gewissens gab mir meine Pflicht. Der Sieg des Gewissens